Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Tod eines Baulöwen. Die Sonne brannte auf meinen Schreibtisch, während ich einen Bericht zu Ende schrieb und mich auf ein paar freie Tage freute. Der Frühling hatte sich endlich durch die Wolken gekämpft und meine müden Knochen sehnten sich nach einem weichen Strand. Doch als mein Bericht fertig war, stand Herr Schuster Junior in meinem Büro. Der Mann sah aus, als hätte er schon als Baby Kreditkarten gesammelt. Sie haben sicherlich vom Tod meines Vaters gehört. Er hatte einen Infarkt. Bedauerlich. Was aber habe ich damit zu tun? Es gibt Gerüchte in der Stadt. Was Sie nicht sagen. Mein Vater war einer der größten Bauherren in der Stadt. Er hat ganze Straßenzüge gebaut. Das haben andere auch. Und jetzt sucht Interpol sie irgendwo in der Karibik. Es gibt Gerüchte, dass mein Vater bedroht worden ist. Sein Tod könnte damit zusammenhängen. Wo ist er denn gestorben? In der Praxis einer Physiotherapeutin. Worauf möchten Sie hinaus? Dass ihn jemand durch böse Gedanken umgebracht hat? Sozusagen das Gegenstück zur Fernheilung? Hören Sie, finden Sie heraus, weshalb mein Vater starb und wer ein Interesse an seinem Tod haben könnte. Du meine Güte! Bei einem Bauspekulanten dürfte die Liste der Feinde so lang werden, dass ich Ihnen genauso gut das Telefonbuch kopieren könnte. Mein Vater war kein Spekulant, aber hatte immer wieder mit Spekulanten zu tun. Er war ein anständiger Mensch mit hohen moralischen Ansprüchen an sich und seine Mitmenschen. Schuster Junior erzählte mir ein wenig aus dem Alltag des Baulöwen und mir schauderte bei dem Gedanken, dass sich diese Leute von meiner Miete den Lachs aufs Brot schmierten. Mein neuer Klient übergab mir einige Unterlagen und versprach, weitere nachzuliefern, falls er im Nachlass seines Vaters noch fündig würde. Er ging und ich entspannte mich noch eine Weile, ehe ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium machte. Der Tod dieses Mannes hat tatsächlich für Schlagzeilen gesorgt, Maloney. Aber ich kann Ihnen versichern, dass da nicht mehr dahinter steckt als ein ganz natürlicher Tod. Wenn Sie das sagen, steckt garantiert noch eine Menge mehr dahinter. Ah, hat Schusters Sohn Sie beauftragt, mehr herauszufinden? Wie kommen Sie darauf? Er hat Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Und er wollte alle Details über das Ableben seines Vaters. Er glaubt, dass die Polizei etwas vertuscht. Und? Vertuschen Sie tatsächlich etwas? Wir haben einzig und alleine etwas Rücksicht genommen. Wir haben einige Details über Schusters Tod nicht veröffentlicht. Aus Rücksichtnahme gegenüber den Hinterbliebenen. Klingt interessant. Mir gegenüber müssen Sie keine Rücksicht nehmen. Ich bin kein Hinterbliebener. Damit Sie alles Brühwarm Schusters Sohn erzählen. Ich glaube nicht, dass das in seinem Interesse ist. Das können Sie ruhig mir überlassen. Sagen Sie mir doch einfach alles, ohne groß darüber nachzudenken. Das liegt Ihnen doch. Also gut, Maloney. Schuster starb nicht bei einer Physiotherapeutin. Sondern bei einer Geliebten. Na und? Er war meines Wissens schon jahrelang geschieden. Er starb bei einer gewissen Gertrud Fischberger, besser bekannt als die strenge Gerti. Hoppla! Der Baulöwe unter der Peitsche einer Domina? Nicht ganz. Die strenge Gerti ist ein wenig in die Jahre gekommen. Sie hat sich immer mehr auf ältere Männer mit ganz besonderen Wünschen spezialisiert. Jetzt machen Sie es nicht so spannend! Was hat Schuster bei dieser Gerti getrieben? So genau wissen wir das nicht. Aber eines wissen wir ganz genau. Als meine Kollegen den Leichnam von Schuster sahen, trug dieser Plastikwindeln. Üble Sache. Und solchen Leuten werfen die Banken Millionenkredite nach. Vielleicht wird Ihnen jetzt klar, weshalb wir diese Informationen zurückhielten. Schuster starb eindeutig an Herzversagen. Es gibt keinen Grund, die genauen Umstände seines Todes breit zu walzen. Seine Seele möge in Frieden ruhen. Maloney! Sofern sie nicht von Windeln verweht, im Jenseits vergeblich nach der strengen Gerti sucht. Die lebt doch noch, oder? Und ob die noch lebt? Es gibt offenbar noch mehr Männer, die auf so etwas stehen. Wenn Sie einen Termin bei ihr möchten, kann ich Ihnen die Telefonnummer geben, Maloney. Er lachte sich windelweich über den Scherz. Ich blieb cool und verließ das Gebäude, wie es sich für anständige Bürger gehört, durch die Tür. Ich besuchte die strenge Gerti und traf auf eine Frau, die aussah, als hätte man sie gerade für einen Werbespot für dritte Zähne engagiert. Ich nahm mich dennoch in Acht. Wer hat mich empfohlen? Schuster. Er sagte, bei Ihnen seien die Männer am besten aufgehoben. Sie haben von Schusters Tod gehört? Ja, habe ich. Ist er hier in der Praxis gestorben? Ja. Stört Sie das? Nein. Es sterben ja ständig Leute. Im Tram, auf der Straße, in Restaurants, in Wohnungen. Überall, wo man hintritt, ist garantiert irgendwann einmal jemand gestorben. Wäre es nicht lockerer, wenn wir uns duzen würden? Schon möglich, aber ich mag es lieber verkrampft. Was wünschen Sie? Eine strenge Behandlung? Oder etwas ganz Spezielles? Haben Sie Whisky im Haus? Whisky? Das ist aber ganz was Neues. Und was soll ich mit dem Whisky machen? Zuschauen, wie ich ihn wegtrinke. Und das befriedigt Sie? Allerdings. Also wo bleibt der Whisky? Soll ich mich ausziehen? Ich starrte sie mit schreckgeweiteten Augen an und wünschte mir Scotty vom Raumschiff Enterprise, der mich umgehendst in eine andere Galaxie beamen konnte. Stattdessen kam die strenge Gerti auf mich zu und sagte, dass ich auch mit Kreditkarten zahlen könne. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, fluchen und flüchten. Wenig später traf ich in meinem Büro auf meinen Klienten. Er hörte aufmerksam zu, als ich ihm vom unrühmlichen Abgang seines Vaters erzählte. Ich wollte es mir nicht eingestehen, aber ich habe so etwas vermutet. In Windeln, sagten Sie? Was war bloß los mit ihm? Keine Ahnung. Aber offenbar hat ihm das Spaß gemacht. So gesehen ist er vermutlich glücklich gestorben. Nicht auszudenken, wenn das die Presse erfahren würde. Ich schlage vor, Sie bezahlen mir ein hübsches Honorar und vergessen das alles. Ich werde mich Ihnen anschließen. Aber nur, was das Vergessen angeht, versteht sich. Nein, Sie arbeiten weiter für mich. Ich bin auf einige Dokumente gestoßen, die belegen, dass mein Vater enge Kontakte zu einem Notar hatte, der nicht gerade den besten Ruf hat. Finden Sie heraus, ob da krumme Geschäfte getätigt wurden. Als ich mich dem Haus des Notars näherte, zwitscherten einige Vögel in den Bäumen und ein lauer Wind wehte. Es war ein prächtiger Nachmittag, bis zu jenem Moment, als eine gewaltige Detonation das Haus erschütterte. Aus dem zweiten Stockwerk wurden die Fenster herausgerissen und ein Niederschlag aus Staub und Mörtel prasselte auf den Asphalt. Die Bombe hatte, zielgerichtet, die Kanzlei des Notars und seinen Körper verwüstet, während alles andere einigermaßen heil blieb. Sogar zwei Angestellte des Notars überlebten mit geringfügigen Verletzungen. Für die Polizei war das alles ein ganz klarer Fall. Sieht nach einem Terroranschlag aus. Wussten Sie, dass dieser Notar früher einmal die geheimen Konten einer afrikanischen Widerstandsbewegung verwaltete? Ist alles durch diese Stasi-Akten ans Licht gekommen. Sie glauben also an ein politisches Motiv? Das ist das Naheliegendste. Oder fällt Ihnen etwas Besseres ein? Der Notar hatte Kontakte zu Schuster. Wer hatte das nicht? Denken Sie nur an die strenge Gerti. Im Ernst, Maloney. Die beiden hatten vielleicht geschäftlich miteinander zu tun. Aber das Attentat auf den Notar hat doch nichts mit Schusters Tod zu tun. Wussten Sie, dass der Notar dick befreundet war mit Breitweg? Ist das dieser Schleimbeutel, der sich in den Stadtrat wählen ließ? Er erzielt ein Glanzresultat. Viele Polizisten haben ihn gewählt. Das erstaunt mich aber sehr. Ich wusste gar nicht, dass es Polizisten gibt, die einen so komplizierten Namen fehlerfrei auf einen Wahlzettel schreiben können. Breitweg ist immer für eine starke Polizei eingetreten, obwohl er ein Mann der Mitte ist. Tja, wo die Mitte das Maß aller Dinge ist, ist auch die Polizei nicht weit. Machen Sie sich nur über uns lustig, Maloney. Wer aber räumt all die Leichen weg, über die sie unentwegt stolpern? Wer sichert all die Spuren, ehe sie von Leuten wie Ihnen verwischt werden können? Darüber sollten Sie mal ein Buch schreiben, Maloney. Ich sagte ihm, dass das genauso interessant wäre wie die Verfilmung einer Gebrauchsanweisung für Papiertaschentücher. Er stand fassungslos da und schaute mir nach, als ich den Ort des Grauens verließ. Mein Weg führte mich konsequent weiter auf dem Pfad vom Grauen zum Elend und wieder zurück. Breitweg sah genauso aus, wie ich mir einen Spitzenpolitiker seiner Couleur vorstellte. Selbst sein Scheitel verlief stur durch die Mitte und nur wenn er ging, verschob sich das Toupet ein wenig nach rechts. Eine Tragödie. Einfach in die Luft gesprengt, sagten Sie? Wie sehr waren Sie mit ihm vertraut? Vertraut? Ich war nicht mit ihm vertraut. Ich hatte geschäftlich mit ihm zu tun, das war aber auch alles. Sein Ruf war nicht sehr gut. Das schadet einem Politiker, wenn er sich zu oft mit solchen Leuten sehen lässt. Kannten Sie Schuster? Aber natürlich. Keiner hat so viel gebaut in der Stadt wie er. Er hatte ebenfalls mit dem Notar zu tun. Na und? Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Ich habe keine Zeit für Spekulationen. Ich bin Realpolitiker. Das ist mir egal. Ich habe Sie nicht gewählt. Schuster ist tot. Der Notar ist tot. Und ich lebe. Wollen Sie daraus etwas Schlüsse ziehen? Bitte schön, tun Sie es, wenn Sie unbedingt möchten. Aber ich verspreche Ihnen, dass meine Anwälte Ihnen die Hölle auf Erden bereiten werden, wenn Sie mir etwas anhängen wollen. Ich will Ihnen nichts anhängen. Auch wenn Ihnen eine Perlenkette sicherlich gut stehen würde. Ein Strick wäre allerdings noch weitaus dekorativer. Ich habe in einem Stressseminar gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Sie können von Glück reden, dass Sie mir nicht schon vor Jahren begegnet sind. Damals habe ich mit Leuten wie Ihnen kurzen Prozess gemacht. Ich war so begeistert, dass ich ihn um ein Autogramm bat. Er wies mir die Tür und ich benutzte diese und ging zu meinem Klienten. Dieser hatte einen ganzen Stapel Akten gefunden, die er mir stolz präsentierte. Tja, das sind alles sehr dubiose Akten, deren Inhalt ich nicht richtig verstehe. Zudem habe ich ein Tagebuch gefunden. Ihr Vater führte Tagebuch? Offensichtlich. Er hat mir nie etwas davon erzählt. Und was steht in dem Tagebuch? Ich habe erst eines der Bücher durchgeblättert. Lesen Sie selbst. 28. Mai. Frische Orangen zum Frühstück. Windig. Hemd durchgeschwitzt. Gute Nachrichten. Aktienindex steigt. 29. Mai. Nichts Besonderes. Socken gewechselt im Büro. Sekretärin hat Heuschnupfen. 2. Juni. Beim Aufstehen Schmerzen im Arm. Erstes richtiges Gewitter. Um 15 Uhr über einen Witz der Sekretärin gelacht. Witz vergessen. Ist das alles? Ja, nicht sehr ergiebig, nicht wahr? Dass mein Vater nichts mehr beschäftigt hat als der Heuschnupfen seiner Sekretärin. Tja, auch große Männer haben manchmal einen hohlen Kopf. Mein Vater war nicht dumm. Vielleicht bringen uns die Akten weiter. Oder sein Testament. Sie haben sein Testament gefunden? Ja, er vererbt eine größere Summe an eine gewisse Gertrud Fischberger. Die strenge Gerti. Ist das die Frau, bei der er starb? Und ob sie das ist. Und jetzt halten wir plötzlich ein Motiv in den Händen. Dann wurde mein Vater umgebracht? Vielleicht wusste Gerti vom kranken Herzen ihres Vaters und hat ein wenig nachgeholfen. Ja, finden Sie es raus, Maloney. Es geht um sehr viel Geld. Er zeigte mir das Testament und ich staunte nicht schlecht. Schuster Senior ließ sich nicht lumpen. Er vermachte der Frau, die ihm die Windeln wechselte, mehr als unser eins in 10 Leben verdient. Wieder einmal zweifelte ich daran, den richtigen Beruf gewählt zu haben. Schuster Junior drückte mir einen Scheck in die Hand. Ich sah ihn mir an und meine Zweifel verflogen ein wenig. Ich traf mich mit der strengen Gerti in einem noblen Café. An den Tischen rund um uns herum schlürften Damen diskret Tee und Kaffee und hielten Ausschau nach den knackigen Kellnern, die sie wohl an längst vergangene Zeiten erinnerten. Die strenge Gerti spülte eine ganze Kanne Kaffee hinunter, ehe sie sich mir zuwandte. Mich interessiert das Geld nicht. Ich habe genug Geld. Ich besitze mehrere Liegenschaften in der Stadt. Donnerwetter! Ich wusste gar nicht, dass Männer so großzügig sind, wenn sie Windeln tragen. Vielleicht sollte ich meinen künftigen Klienten auch welche verpassen. Machen Sie, was Sie wollen. Ich werde das Erbe ausschlagen. Ich habe keine Lust, mit Schuster Junior zu prozessieren. Haben Sie vom Tod dieses Notars gehört? Ja, es kam im Radio. Er war kein Kunde von mir, wenn Sie das meinen. Die meisten meiner Kunden leben noch. Und zwar besser als Sie und ich. Ich dachte, Sie seien reich. Na, das schon. Aber gut leben ist etwas anderes. Kommt jetzt die alte Leier vom vielen Geld, das nicht glücklich macht? Dann schlage ich vor, Sie geben mir Ihr Geld und ich erzähle Ihnen in 5 Jahren, ob es mir ähnlich ergangen ist wie Ihnen. Viele dieser Männer, die zu mir kommen, sind in ihrem Innersten Kinder geblieben. Stellen Sie sich vor, es sind Kinder, die die Macht in diesem Land haben. Deshalb sieht unser Land auch aus wie ein Kindergarten ohne Aufsicht. Jeder schmiert und wird geschmiert. Über Politiker könnte ich Ihnen auch eine Menge erzählen. Aber die meisten leben noch. Und ich möchte auch noch ein paar Jahre leben. Ich stellte mir einige Spitzenpolitiker in Plastikwindeln vor und war froh, von einem Kellner abgelenkt zu werden, der mir die Rechnung präsentierte. Die strenge Gerti kümmerte sich nicht darum und so blieb mir nichts anderes übrig, als ihr das Kännchen Kaffee zu finanzieren. Es kostete so viel wie ein prächtiges Mittagessen. Ich ging zu meinem Klienten, um ihn über meine aufgelaufenen Spesen zu informieren. Kein Problem, Maloney. Wenn diese Frau auf das Erbe verzichtet, hat es genug, um ihre Spesen mehr als einmal zu decken. Sowas hört unsereins natürlich gern. Soll ich Ihnen noch ein wenig aus dem Tagebuch meines Vaters vorlesen? Krieg ich dafür Schmerzensgeld? Vorhin hat übrigens Breitweg angerufen. Ah, deshalb riecht es hier so seltsam. Er wollte wissen, ob ich ihm einen Schnüffler vorbeigeschickt habe. Ich mag Politiker nicht. Das hätte ich Ihnen vorher sagen müssen. Ich liebe es, sie auszuweiden, sie zu braten und anschließend in kleinen Portionen verpackt als Hamburger zu verkaufen. Ja, er war verblüfft, als ich ihm vom Tagebuch meines Vaters erzählte. Er wollte es unbedingt sehen. Auch das noch. Ist er etwa schon unterwegs hierher? Ja, nein. Ich habe ihm gesagt, dass ich das Tagebuch der Polizei schenken werde. Ja, das war als Scherz gemeint. Er aber wurde wütend und hängte ein. Interessant. Steht in den Tagebüchern vielleicht etwas über Breitweg? Es sind über 30 Bücher. In den meisten steht nur Unsinn. Es hat aber auch einige interessante Bemerkungen zu Geschäften, die mein Vater tätigte. Kommt der tote Notar in den Büchern vor? Ja. Sehen Sie hier zum Beispiel. 10. August, wolkenloser Himmel, Vertrag bei Notar hinterlegt. Jetzt habe ich die Stadt in meiner Hand. Heißer. Sekretärin trauert um den Tod irgendeines Fürsten. Mir egal, bin selber ein Fürst. Die Stadt gehört mir. Klingt abenteuerlich. Was für einen Vertrag hat er da wohl hinterlegt? Ja, vielleicht ein Treuhandvertrag. Was ist denn das? Treuhandverträge werden bei Notariaten hinterlegt. Meist gibt es nur ein Exemplar davon. Ein Mann überschreibt zum Beispiel sein Haus aus steuerlichen Gründen auf seine Frau. In einem Treuhandvertrag wird festgelegt, dass er das Haus für einen symbolischen Betrag wieder zurückkaufen darf. Liegen in einem Notariat viele solcher Verträge herum? Das ist anzunehmen. Das wären eine Menge Motive, um die Kanzlei eines Notars in die Luft zu jagen. Wenn dabei der Tresor mit in die Luft fliegt, schon. Was muss ein Baulöwe machen, damit ihm die Stadt gehört? Ja, Grundstücke kaufen. Falsch. Er muss zuerst dafür sorgen, dass ihm niemand Steine in den Weg legt. Ja, verstehe. Ich glaube aber nicht, dass mein Vater Leute bestochen hat. Wir suchten in den Unterlagen des Verstorbenen nach konkreten Hinweisen, fanden aber nichts. Bei der Polizei war man auch noch nicht weitergekommen. Beim Notar wurde alles zerstört. Saubere Arbeit, Maloney. Da waren Profis am Werk. Und weshalb suchen Sie diese Profis nicht? Wir haben noch eine Menge anderes zu tun. Was glauben Sie, was bei uns ständig los ist? Anzeigen, Verdächtigungen, Vermisstmeldungen. Erst vor einer Stunde erhielten wir wieder einen anonymen Anruf. Ein Politiker soll drauf und dran sein, sich ins Ausland abzusetzen. Breitweg. Ist natürlich alles Quatsch. Breitweg hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Breitweg sorgt dafür, dass in dieser Stadt die Konjunktur wieder richtig angekurbelt wird. Kein Politiker vor ihm hat so viel für das Baugewerbe getan. Das konnte ich mir gut vorstellen. Ich rief meinen Klienten an und sagte ihm, dass er sofort zu Breitweg fahren solle. Wir trafen uns im Büro des Politikers. Er schwitzte unter den Achseln und roch dementsprechend. Was soll das? Wer ist das? Schuster Junior. Guten Abend, Herr Breitweg. Was soll das, Theater? Ich lasse Sie rausschmeißen. Aber zuerst hören Sie uns ein wenig zu. Ich habe keine Zeit. Verschwinden Sie. Soll ich anfangen? Was soll das? Was ist in der Kiste? 30 Tagebücher. Wir lesen daraus vor, bis wir auf jene Passage stoßen, in der steht, dass Sie von Schuster Senior bestochen wurden und dies in einem Treuhandvertrag beim toten Notar besiegelt wurde. Also, 13. Januar. Unterwäsche juckt, zu viel Kaffee getrunken, Dow Jones bewegt sich seitwärts. Bitte nicht, ich halte das nicht aus. Ich hasse Tagebücher. Dann gestehen Sie den Mord an den Notar, Breitweg. Einen Teufel werde ich tun. 14. Januar, Schuppen auf dem Kopf, Sekretärin war beim Zahnarzt, eine Stunde Bach gehört, keine Reaktion. Hören Sie auf, ich hasse das. Es dauerte noch eine Stunde und 40 Seiten, bis er endlich gestand. Schuster Junior verkaufte das Bauimperium und widmete sich fortan der Aufzucht wildlebender Rebhühner und Wildschweine. Ich dachte später noch ab und zu an ihn, vor allem in Restaurants.